1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer montags eine offene und freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, dann bitte wählen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Der erste Anrufer heißt Sascha. Stimmt, ne? Ja. 20 Jahre alt. Hallo Sascha. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar wurde ich, als ich so zwischen 7 und 9 Jahre alt war, mehrmals wöchentlich sexuell missbraucht von einem Nachbarn von uns. Von einem Nachbarn? Ja. Wie alt war der Nachbar damals? Gute Frage. Der war, also ein erwachsener Mann war das? Ja, genau. Ein erwachsener. 40. Ja. Hm. Im Alter zwischen 7 und 9, mehrmals wöchentlich. Wie und wo hat das dann stattgefunden? Bei dem im Keller. Also ich musste da ja immer vorbei, wenn ich in die Schule wollte. Mhm. Und ja, meistens auf dem Heimweg von der Schule oder wenn ich halt zu Freunden wollte. Das erste Mal war es so, da hat er gefragt, ob ich mir sein Modellflugzeug angucken will im Keller. Und ja, bin ich halt mitgegangen. Und ja, also am Anfang war es nur anfassen. Mhm. Also hat er mich angefasst und später ist es dann halt immer mehr geworden. Bis hin? Bis hin zum, ja, Geschlechtsverkehr. Bis hin zum Geschlechtsverkehr? Ja. Wie kam es, dass du dann immer wieder dorthin gegangen bist? Er hat gesagt, wenn ich es jemandem erzähle und auch nicht wiederkomme, dass er dann meine Eltern umbringt. Und da hat man natürlich als Kind zwischen 7 und 9 Jahre, ist das natürlich der absolute Horror, so eine, ja, Drohung. Genau. Hm. Du musst doch dann irre verstört gewesen sein. Haben deine Eltern nicht irgendetwas gemerkt? Doch schon. Wir sind auch zu unserem Hausarzt gegangen. Deswegen, und ja, der hat halt gesagt, wäre halt so, weil ich wahrscheinlich schon in die Pubertät kommen würde. Mhm. Sascha, ich habe gerade so ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, Geschlechtsverkehr. Du warst ein kleiner Junge von 7, 8 Jahren. Ja. Da ist es zur Penetration gekommen in den After von Seiten, ja, des Mannes bei dir. Ja, genau. Das heißt, hat er dich nicht verletzt? Und nee, komischerweise überhaupt nicht. Aber es hat sich ja große Schmerzen verursacht. Ja, genau. Der Arzt hat da im Nebel gestochert und wusste nicht, was es war und hat dann irgendeine Vermutung geäußert. Ja. Und so ging es jahrelang, ging es so. Ja, bis wir weggezogen sind aus dem Ort. Ja. Was war das für ein Gefühl, wenn du dann morgens zur Schule gegangen bist und du wusstest, am Nachmittag, wenn ich zurückkomme, passiert es wieder? Ja, ein Scheißgefühl. Also ja, ging es da auch immer nicht gut, auch wenn ich in der Schule war und ja, schlechte Noten geschrieben und alles. Ja. Gab es dann, trotz der großen Angst, er hat ja angedroht, dass er deine Eltern umbringt, trotz der großen Angst doch mal irgendwie so, ja, kurze Momente, wo du dachtest, ich muss es jemandem doch erzählen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Was auch verständlich ist, weil du so große Angst hattest. Ja, ja. Das kam alles erst später. Hm. Dann seid ihr weggezogen. Ja, 2 Orte weiter. Und dann war Ruhe. Ja, aber ich habe den halt trotzdem noch öfters gesehen, weil es ja auch ein Bekannter von meiner Familie und von einer bekannten Familie von uns war. Ach so, der hat dann deine Eltern auch nochmal, ja, besucht irgendwann? Nee, uns nicht, aber Bekannte von uns, wo wir dann auch immer öfters waren. Und das war ja der Patenonkel von denen, ihren Kindern. Ach so, ach so. Ja. Aber das heißt, du bist dann konfrontiert worden schon nochmal mit dem Mann und hast, ja, ihn gesehen und hast, ja, wahrscheinlich dann wieder große Angst gehabt. Ja, genau. Dass der dann aber nicht verlangt hat von dir, dass du trotzdem weiter dahin kommst, obwohl er nicht mehr da wohnt. Ja. Hätte auch sein können, aber vielleicht hat er da Angst gehabt oder irgendwas. Es war dein Glück, dass es nicht so war. Ja, genau. Ja. Wann hast du zum ersten Mal, Sascha, darüber gesprochen? Das war 2004. Da warst du wie alt? 16. 16. Wem hast du es erzählt? Also bis dahin hatte ich es eigentlich immer verdrängt gehabt. Also ich habe mich überhaupt nicht mehr dran erinnert. Und da stand dann irgendwas in der Zeitung, da kam im Fernsehen von irgendeinem Kind, was sexuell missbraucht worden ist. Hm. Und da ist mir erst wieder habe ich erst wieder dran gedacht. Dann habe ich es einem Mädchen aus meiner Klasse erzählt. Hm. Und die hat halt gesagt, ob wir nicht mal zum Direktor gehen wollen. Und ja, dann sind wir zu dem gegangen, da habe ich denen das alles nochmal erzählt. Ja. Wie hat der reagiert, der Direktor? Ja, er hat gesagt, er hilft mir. Der hilft dir. Also er hat es dir auf jeden Fall gleich geglaubt. Naja, anscheinend nicht, weil geholfen hat er mir ja nicht. Bitte? Was hat er denn gemacht dann? Ja, gar nichts. Achso, er hat gesagt, ich helfe dir und hat nichts gemacht. Ja, ich habe dem auch den Namen gesagt von demjenigen. Und wie, und er hat nicht deine Eltern benachrichtigt? Nee, gar nichts. Ja, was ist denn das für ein Typ? Und dann? Der hat also nichts gemacht und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann der Direktor ist auch 2006 gestorben, beim Bergsteigen. Mhm. Und 2006 habe ich dann meine Ausbildung angefangen zum Bürokaufmann in der Psychiatrie. Und dadurch, dass der Direktor auch 2006 gestorben ist, kurz bevor ich die Ausbildung angefangen habe, war ich dann auch ziemlich komisch, auch während der Ausbildung. Ja. Und das hat auch mein Ausbildungsleiter gemerkt und dem habe ich dann erzählt. Und ja, der hat gefragt, ob ich dann nicht mal mir psychologische Hilfe nehmen soll. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und Anfang 2007 habe ich dann meinen Eltern erzählt. So lange hast du doch gezögert, denen das zu erzählen. Warum hast du eigentlich so lange gezögert, es deinen Eltern zu erzählen? Ach ja, meine Eltern haben so viele Probleme, damit wollte ich die jetzt nicht auch noch belasten. Oder hast du dich auch geschämt? Ja, auch. Ja, ja. Wie haben dann deine Eltern reagiert, als du es gesagt hast? Ja, nicht so, wie ich es erwartet habe. Nämlich? Eigentlich, ja. Ja, teilnahmslos. Teilnahmslos? Ja. Was heißt das? Haben die gesagt, naja, okay, passiert oder was? Ja, wäre jetzt vorbei und... Ja. Ach. Was für ein Verhältnis hattest du denn zu deinen Eltern vorher, früher als Kind? Eigentlich ein gutes. Und dann sagen die, dann erzählt der Sohn, er ist über mehrere Jahre so malträtiert worden von jemandem und dann sagen die, das ist jetzt vorbei? Ja. Was denkst du denn dazu, dass die so reagiert haben? Naja, im Nachhinein, da war ja letztes Jahr die Gerichtsverhandlung, da ist dann rausgekommen, dass viele Eltern es auch schon vorher gewusst haben. Ach so. Weil die auch Geld von dem gekriegt haben. Wie bitte? Ja. Das waren nämlich insgesamt über 28 Kinder in unserer Gemeinde, in unserem Dorf. Das jüngste Kind war 2. Also immer eins an dem anderen. Das heißt, deine Eltern waren Mittäter? Die haben dich an den... Das weiß ich eben nicht. Das denke ich mir halt im Nachhinein nur so, weil sie halt so reagiert haben. Das wurde gerichtlich nicht geklärt? Nee, da ist halt nur rausgekommen, dass viele Eltern, von den Kindern Geld gekriegt haben oder dass denen man Urlaub bezahlt hat, Hausrate, dass sie halt nichts sagen. Also, dieser Mann ist dann angezeigt worden. Durch wen kam diese Anzeige? Er ist 2007 angezeigt worden von einer Bekannten von uns. Der du das auch erzählt hattest? Nee, der war bei den Patenonkel von den 3 Kindern. Mhm. Und der war da jeden Tag, weil die Mutter auch psychisch krank ist und hat immer auf die Kinder aufgepasst. Und die hat dann bei dem auf dem Laptop ein Nacktfoto von einem Nachbarsmädchen gefunden. Verstehe. Und ja. Er hat alles gefilmt und fotografiert. Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann auch ausgesagt hast? Hast du dich bei der Polizei dann gemeldet? Ich habe es ja vorher schon, also 2004, auch noch ein paar Klassenkameraden erzählt. Mhm. Und als die dann angezeigt hat, habe ich mir halt auch überlegt, ob ich nicht zu Kripo gehen soll. Mhm. Aber dann lag dann auch schon ein Zettel im Briefkasten, dass ich mich doch da melden soll. Und da hat ein Freund von mir schon der Kripo gesagt, dass ich dem das erzählt habe. Und ja. Das ist ja eine Geschichte. Zu was ist dieser Karl verurteilt worden? 13 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also das Stärkste und das Härteste, was es gibt in Deutschland. Ja. Wie viele Kinder hat er missbraucht? Von wie vielen Kindern weiß man das? Also man weiß es von 28 Kindern. Von 28 Kindern? Ja, der hat das schon seit über 20, also der hat das seit über 20 Jahren gemacht. Und sind aber noch mehr, die sich auch nicht getraut haben, irgendwas zu sagen. Sascha, ich bin nach wie vor ganz geschockt, natürlich über die Geschichte an sich, was dein Schicksal anbelangt, aber ich bin auch geschockt über deine Eltern. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinen Eltern? Naja, nicht gut. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch zwei Geschwister. Diesen Geschwistern ist aber nichts passiert von Seiten des Mannes? Bei meinem Bruder weiß ich nicht. Wie alt ist dein Bruder? Der ist ein Jahr jünger als ich. Sprichst du mit ihm nicht darüber? Nee, zu meinem Bruder habe ich auch kein gutes Verhältnis. Und das andere Kind, wie alt ist das? Meine Schwester, die ist erst 12, also die ist erst geboren, da haben wir schon in dem anderen Ort gewohnt. Hat er denn sowohl Jungs als auch Mädchen? Beides, ja. Beides. Dein Verhältnis zu deinen Eltern, wie würdest du es heute beschreiben? Ja, schlecht. Habt ihr überhaupt noch Kontakt miteinander? Ja, ich wohne ja noch zu Hause. Ach, du wohnst noch zu Hause? Ja. Aber wie kannst du zu Hause wohnen mit diesem erdrückenden und furchtbaren Verdacht, dass deine Eltern Mitwisser waren oder sogar Geld von dem bekommen haben? Mit dem Verdacht zumindest. Ja. Weiß ich nicht, ich kann nicht weg, habe kein Geld momentan auszuziehen. Ich wäre schon links aus, wäre am liebsten schon mit 16 ausgezogen. Aber wie haben die sich denn so, dann nachdem dieser Mann verurteilt worden war, wie haben die sich denn dann geäußert zu diesem Fall? Ja, also meine Mutter war ja auch immer mit auf der Gerichtsverhandlung, nämlich auch. Und ja, da war halt auch das Fernsehen da und das Radio und die Zeitung und alles. Und ja, da war sie natürlich dann erschüttert, angeblich. Hast du dir nicht abgenommen? Nee, vorher war ja auch nichts. Aber die Polizei hat deine Eltern nicht im Visier gehabt, dass sie... Nee, überhaupt nicht, nee. Und dennoch hast du die Vermutung, dass da irgendwas vielleicht faul war? Ja, weil sie halt so reagiert haben, als ich denen das erzählt habe. Weil wenn ich jetzt ein Kind hätte und mir das erzählen würde, dann weiß ich nicht, was ich machen würde. Aber nicht so reagieren. Es könnte ja auch sein, wenn wir jetzt das Schlimmste mal nicht annehmen. Nehmen wir mal an, hoffen wir mal, dass sie kein Geld von dem bekommen haben, dass sie somit also schwerer Mittäterschaft beschuldigt werden könnten, sondern dass sie einfach nur irgendwie was wahrgenommen haben an dir und deshalb ein so schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht reagiert haben und deshalb das Ganze so ein bisschen runterspielen. Hältst du das für möglich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich rede jetzt gerade einfach mal so, weil ich so fassungslos bin, dass das eventuell sein könnte. Ja. Sascha, wie geht es dir denn heute? Na, ehrlich gesagt, nicht so gut. Ich habe dann auch dadurch dann meine Ausbildungsstelle verloren, weil es mir dann vor der Gerichtsverhandlung so nicht so psychisch gut ging. Ich erreiche das nicht an die Arbeit und ja. Und was machst du jetzt heute so den ganzen Tag? Ja, gar nichts. Und was ist dein Plan? Hast du ein Ziel? Ja, ich habe vor, nach den Sommerferien mein Fachabitur anzufangen. Ja, das war schon mal ein guter Plan. Also die Ausbildung habe ich wurde zwar gekündigt, aber die Ausbildung habe ich auch noch fertig gemacht zum Bürokaufmann. Ach so, die hast du fertig gemacht? Ja, die habe ich ohne Ausbildungsbetrieb dann, also die Abschlussprüfung habe ich gemacht. Das war schon mal gut. Respekt, das war schon mal gut. In all den ganzen Turbulenzen das noch zu schaffen, finde ich toll. Wirklich super. Aber hast du nicht auch die Lust, oder was heißt Lust, das Bestreben, da so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Elternhaus? Ja, schon. Aber es ist eine finanzielle Frage, ne? Ja, eben. Wie ist denn so die Stimmung jetzt zwischen euch? Das ist überhaupt nicht gut. Es wird jeden Tag rumgemeckert und angebrüllt und ja. Bist du noch in psychologischer Behandlung? Nee, nicht mehr. Hast du den Eindruck, dass das ausgereizt ist oder denkst du, es müsste eigentlich doch noch was geschehen? Ja, also ich denke, es wäre in Ordnung soweit jetzt. Also ich komme jetzt damit klar. Andererseits hast du mir gerade gesagt, mir geht's nicht besonders gut. Ja, es ist halt alles problematisch mit Arbeit und Familie und hier wohnen. Ne? Naja, wenn die Sachen gelöst wären, ging's wahrscheinlich auch schon ein bisschen besser, ne? Wenn du da rauskämst und eine Arbeit hättest oder irgendwie. Ich glaube, das Allerwichtigste wäre, da rauszukommen. Ja. Dass du so auch existenziell und finanziell auf eigenen Beinen stehst. Ja. Mensch, Sascha, das tut mir sehr leid, was du hast mitmachen müssen. Das tut mir wirklich sehr leid. Und Respekt, dass du so durchgehalten hast und trotzdem doch ziemlich gut dastehst, finde ich, dass du deine Ausbildung gemacht hast und dass du nicht gänzlich alles hingeschmissen hast, hätte ja auch sein können. Ja, bin ich auch froh drüber. Das ist auch sehr toll. Ich war zuerst in der Hauptschule das erste halbe Jahr und dann habe ich in die Realschule gewechselt. Ja. Und mein Klassenlehrer hat auch gesagt, ich hätte dann auch noch das Gymnasium machen können, aber das war mir dann alles zu viel. Und ich würde mal gerne, dass du doch noch, auch wenn du jetzt mit Psychologen wahrscheinlich schon viel zu tun hattest, doch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Vielleicht hat die doch noch eine Idee, was du sonst noch so machen könntest. Vielleicht auch irgendwie so, dass du da eher rauskommst aus dem Elternhaus, was es da so gibt. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und danke dir auch für das Vertrauen, dass du hier angerufen hast und das erzählt hast. Das ist wahrscheinlich auch jedes Mal immer noch schwierig, das zu tun. Ja, ist es. Nochmal großes Lob an deine Sendung. Danke, Sascha. Guck dir jede Nacht. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, du legst auf und Simone ruft dich gleich an. Ja, okay. Danke. Tschüss. Das war Sascha und schon geht's weiter mit Martin. Martin ist 41. Hallo Martin. Ja, hier ist der Martin. Hallo Domian. Hallo Martin. Um was geht's bei dir? Ich gucke die Sendung schon lange, aber durch meine Freundin. Und ich bin im Prinzip total frustriert. Ich habe das mit der Freundin gerade nicht verstanden. Du guckst die Sendung schon lange zusammen mit deiner Freundin? Nein. Ich gucke sie jetzt im Moment gerade alleine. So. Ja. Und, wir gucken die. Ich habe so sie kennengelernt. So. Und, irgendwie klingst du komisch. Kannst du das mal irgendwie anders halten? Du klingst so. Na, warte mal, ich muss ins Fenster gehen dann. So verscheppert klingt das. Ja, aber ich sitze gerade im Haus, was ich renoviert habe. So. Ah, genau. So, jetzt halt geht's so. Besser. Ist schon klarer, genau. Wunderbar. So, dir geht's nicht gut, sagst du? Nein. Warum? Weil ich bin scheiße reich geboren. Was bist du? Entschuldigung, kann man ja klarer. Ich bin reich geboren. Reich so. Geboren, mhm. So, und da habe ich nur Probleme durchgehabt. So, und es gibt eine Frau, die liebe ich über alles. Mit der habe ich auch ein Kind. Ich habe zwei Kinder, ja. Mhm. Bin einmal geschieden. Mhm. Und die Frau glaubt mir das nicht. Und sie wird wahrscheinlich auch sogar zuhören, vermute ich mal, ja. Was glaubt ihr dir nicht? Dass ich sie liebe. Ja. Aber es ist so. Und Das ist die Mutter deiner Kinder? Nein, das ist die Mutter meines zweiten Kindes. Ja. Und diese Frau liebst du? Die liebe ich über alles. So, mir wird unterstellt, ich gehe ständig fremd. Ich sag mal so, ich sehe nicht schlecht aus. Ja. Ja. Aber ihr seid nicht zusammen, oder nee, doch? Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Ja, nicht seit wann denn nicht mehr? Ja, das geht so hin und her. So, seit, sag ich mal, Januar. Mhm. Ich war auf dem Geburtstag meiner Tochter noch so und wurde mir dann, also ich hatte hier vor 2-3 Tagen noch gesprochen, ja. Gesagt, so, du hast deine Tochter jetzt 6 Wochen lang nicht mehr gesehen. Ja. Ja, ich sag, dafür kann ich ja nichts, weil ich wollte normalerweise zum Muttertag ein Geschenk machen. Mhm. Das hat sie dann nicht ganz so angenommen und wenn ich sie anrufe, legt sie mir ständig auf. Wo wohnt sie denn zurzeit? Sie wohnt zwei Orte hinter mir, sag ich mal. Hat sich da jetzt eine eigene Wohnung genommen? Nee, sie wohnt da schon seit 18 Jahren. Ach so. Ihr habt also vorher, als ihr zusammen wart, auch nicht zusammen gewohnt? Nein. Mhm. So, mein Problem ist, ich bin Nomade, ja? Du bist ein Nomade? Ja, ich liebe das Leben. Ich verstehe dich so schlecht. Entschuldige, wenn ich immer zu nachfrage. Ich mach das Fenster mal jetzt nochmal auf, so. Das fällt jetzt alles hier runter, macht aber nichts. Ja. Ich war 41 Mal in Hongkong so und ich würde die gerne überall mit hinnehmen, ja, auch meine Tochter. Ich muss trotzdem immer zwischendurch fragen, du bist Nomade und warst 41 Mal in Hongkong. Warum warst du 41 Mal in Hongkong? Geschäftlich. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin scheiße reich geboren. Ja. Du bist also ein reicher Mann. Heute auch noch. Ich habe dann noch Eigentum geerbt obendrein so und das Problem dabei ist, es wird dann hier in den kleinen Ort, wo ich immer wieder hin zurück muss, ja. Ja. Die bösen Geschichten erzählt, ich glaube die aber nicht, ja. Was werden da für Geschichten über dich erzählt, oder was? Nö, über sie. Sie hätte dann also sich dann das Millionärssöhnchen angehört, so, das glaube ich aber nicht. Bist du denn ein du hast ein Millionenvermögen, kann man das sagen? Ja, könnte könnte man so sagen. Ja, in wo liegen die Werte? Hast du Immobilien? Hast du viel? Hast du eine Firma oder? Über Firmen, Immobilien, es geht über alles. Und bist selbst auch geschäftlich immer noch sehr aktiv, wie du gerade gesagt hast? Nein, ich habe 1998 schweren Motorunfall gehabt und bin seitdem eigentlich berufsgeschäftliches Rentner, ja. Ach so, und warum fährst du denn immer nach Hongkong? Ja, weil ich nicht still leben kann, so. Also ich berate gerne, ja. Also bist du dann doch noch beruflich tätig? Ja. In welcher Branche? Marketing. Marketing, na gut. Okay, das ist dann eher so ein Hobby, was du da machst. Du brauchst das eigentlich nicht. Nee, brauchen würde ich es nicht, aber es geht hier und da auch nur immer wieder um mein Geld so und ich gebe auch ganz offen zu, so ich bin dann hier und da auch mal erbost drüber. Bei ihr jetzt zum Beispiel. Was bist du? Ich bin hier und da mal erbost drüber. Ja. Dass es dann nur ums Geld geht, aber ich glaube das nicht, dass hier nur die Leute in dem kleinen Dorf sagen, ja, es geht nur ums Geld, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie liebt mich. Wie lange wart ihr denn zusammen schon? Wir sind seit 2 Jahren im Prinzip zusammen. Wir haben auch bis vor kurzem auch Sex zusammen gehabt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt deuten sollte. Wie alt ist denn dein jüngstes Kind? Mein jüngstes Kind ist 1 Jahr alt. Ein Jahr. Und das Kind lebt bei... 23.03.1999. Ja. Quatsch. Na, ist auch egal. Dieses Jahr jetzt, ne? Okay. Das Kind lebt bei deiner Partnerin? Genau. In ihrer Wohnung. So. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass ihr getrennt seid, aber wo liegt die Ursache des Getrenntseins? Die Ursache liegt darin, dass ich ein wilder Fuchs bin und mit Drogen und Alkohol zu tun hatte. Ja? Ich habe das hier nicht verstanden, dass du Fuchs bist? Dass ich ein wilder Fuchs bin. Ein wilder Fuchs bist? Mann, oh Mann, das ist auch schwierig alles. Du bist ein wilder Fuchs und hast mit Drogen zu tun. Nein, nicht mehr. Nein, aber es hat mir überstellt jetzt noch. So, und ich habe auch eine Therapie gemacht. Ich war über... Wir müssen konkret reden, sonst bringt das überhaupt gar nichts. Es wird dir unterstellt. Wer unterstellt das? Deine Partnerin? Unter anderem die auch, ja. Hast du denn während der Zeit, als du mit ihr zusammen warst, hast du da Drogen genommen? Nein. Welche Art von Drogen hast du vorher genommen? Kokain. Und da bist du jetzt völlig weg von? Ich bin da völlig weg von so. Ich habe gerade eine große Eigenleistung, ein Eigentum von mir, was Mietnomaden verseucht haben, sag ich mal so, ja, renoviert und werde trotzdem deswegen immer wieder bestraft. Du wirst bestraft? Ja, weil sie meint dann nicht, ich lebe jetzt gerade hier in dem Eigentum so, aber wie Nomade, sag ich mal so, also mit einer Couch. Ach hier, so kommen wir nicht weiter. Ich verstehe das nicht richtig, um was es geht. Deine Partnerin ist getrennt von dir. Die unterstellt dir, dass du irgendwie noch drogenabhängig bist. Du sagst, Bitte? Ich kann es durch alle Gamma-GT-Werte und allen Mist nachweisen. Okay, was steht da noch zwischen euch beiden? Außerdem, dass sie den Verdacht äußert, dass du noch Drogen... Dass sie meint, dass ich hier fremdgehen würde. Ah ja. Ist dem so? Nein, so ist es eben nicht. Glaubt sie denn das dann? Ja, weil ich früher so war. Sie hat mich kennengelernt. Ich sag mal, ich war immer ein Filou. Ja. Und ich habe sie kennengelernt. Wir haben zusammen geschlafen und das Kind entstanden. Mit dem haben wir uns verliebt. Ja. Also, ich höre, dass da Missverständnisse zwischen euch herrschen, um es mal freundlich auszudrücken. Oder du glaubst, dass da Missverständnisse herrschen. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Ja, was denn? Ich hab auch viele Fehler gemacht, so sage ich mal. Aber naja, aber du sagst... Ich war bei der Geburt. Ich habe 2 Kinder, ja? Ja. So, und bei der Geburt ist es so passiert, das Kind ist 3 Wochen zu früh gekommen. Ja. Habe ich sie angerufen, das war sonntags, nachmittags, Ostern vor einem Jahr. Ich sage, ist alles gut, ja, ist alles prima, so. Und dann bin ich mit meinem Sohn aus der ersten Ehe in Urlaub geflogen, ne? Habe ich aber nicht getraut zu sagen, dass ich dem in Urlaub fliege, so. Und hab dann gesagt, so, ich fliege auf eine Messe nach Mailand. Ja, und abends, als ich im Hotel eingecheckt habe, so rief dann die Mutter von ihr an und sagt, ist es soweit, es kommt jetzt, ne? Okay, Martin, wir belassen das dabei. Wir kommen nicht richtig weiter, das merke ich schon. Das ist zu kompliziert oder wir verstehen uns auch nicht richtig. Ich würde mal sagen, wir rufen dich mal jetzt nochmal an und klären das im Hintergrund, um da so ein bisschen Butter bei die Fische zu kriegen. So kriegen wir es nicht gebacken hier. Ja, machen wir mal so. Ja, kein Problem. Legen wir bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Okay, mach's gut, alles Gute, tschüss. Anne ist hier, 62, hallo Anne. Hallo Domian. Hallo Anne. Dich verstehe ich schon mal gut, das ist schon mal eine Wohltat. Ja, danke. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal drankomme, aber ich habe ja schon oft deine Sendung gehört, jahrelang. Und was ich immer gehört habe, auch in letzter Zeit von den Frauen, die dich anriefen, die ihre Männer verloren haben, also die auch da Probleme mit hatten, und das habe ich auch, und meins klinge ich zwar ganz fest, aber ich habe immer wieder so Weinkrämpfe, wenn ich was sehe, was höre. Du hast deinen Mann verloren? Ja. Wann? Vor 16 Monaten. Vor 16 Monaten? Ja. Ist er plötzlich verstorben? Nein. Er war sehr gesund eigentlich, hatte überhaupt keine Krankheiten, ging aber auch nicht zur Vorsorge. Und als ich merkte, da stimmt was nicht, habe ich ihm Termine gemacht beim Arzt und gesagt, er soll gehen. Aber er ist dann nicht gesagt, ja, demnächst, wenn ich in Rente bin. Und ja, als er dann Rückenschmerzen bekam und wir zum Arzt gegangen sind, da war schon die Krankheit so weit fortgeschritten in allen. Und was war das für eine Krankheit? Das war Prostata, und da braucht man heute eigentlich nicht mehr so schnell dran sterben. Wenn man das rechtzeitig erkennt. Wenn man rechtzeitig erkennt. Und deswegen sage ich allen Männern eigentlich, geht früh noch zur Krankheit. Und er hat sehr darunter gelitten über dieses, es ist zu spät. Und das ist so bitter, wenn einer so gesund ist und man sich auf dieses, auf diese Phase freut, der Sohn hat alles hinter sich, und man freut sich, man fühlt sich auch noch nicht alt und hat noch so viel Rosinen im Kopf und so viel vor, und dann bricht das weg. Wie lange hat er von der Diagnose bis zu seinem Tod leiden? 1,5 Jahre. Und ich habe das mit ganz anderen Augen immer gesehen, habe immer gedacht, wir schaffen das und dann ging es zum Schluss auch sehr schnell. Man hat das Gefühl, man möchte noch so viel sagen, und es waren Höhen und Tiefen nach so vielen Ehejahren, und dann bricht das so weg, wo es nochmal ruhiger wird, wo man wo man eigentlich wirklich dann sagt, so, wir haben es geschafft und es ist schön und wir zeigen es nochmal allen, und das kann man nicht. Und in der Zeit hier bei uns, Domian, sag ich dir, wird mit Trauer ja manchmal ganz schlimm umgegangen. Wir sind eine Gesellschaft, die, ja, auch wenn ich jetzt, gehe ich ja oft auf den Friedhof, das gibt mir Trost, und dann sieht man, wie immer mehr Gräber weggemacht werden, wie alles nur noch anonym ist, und unsere ganzer Totenkult, sag ich mal, der ist so grässlich geworden. Das habe ich vorher schon immer gesagt, wenn ich so Ägypter oder so sehe, diese ganze Totenkult. Bei uns sind einfach nur leere Flecken auf dem Friedhof, Hauptsache weg. Oder nur anonym oder verbrannt, Hauptsache preiswert und schnell vergessen. Und das finde ich so traurig. Wie ist es denn bei dir persönlich nach 16 Monaten? Wie geht es dir? Schlecht. Ich habe gedacht, nach einem Jahr wäre es besser. Ich tue auch so, als wenn es mir besser geht, aber innerlich nicht. Weil die Menschen sagen auch, sie ist doch jetzt ein Jahr rum. Ja, so denken die Leute. Die sprechen einen ja gar nicht mehr an danach. Man geht darüber hinweg. Genau, dass man 38 Jahre zusammen war und einfach, du kannst dich den ganzen Tag ablenken, du kommst nach Hause und bist alleine. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, ja, und dem geht es auch immer wieder schlecht, und auch auf seiner... Aber mit dem kannst du schon darüber sprechen. Ja, wir stärken uns zusammen, wir weinen aber auch zusammen, wir jammern, wir erzählen uns, wie es wäre, wenn er noch da wäre. Gibt es denn sonst jemanden aus der Familie, aus einem ganz engen Freundeskreis, mit dem du darüber noch sprechen kannst? Ich habe eine ganz enge Freundin, mit der kann ich sprechen, obwohl ich auch manchmal merke, es ist was anderes. Ich nenne die Frauen, die alleine sind, diese Witwen oder die Scheidungswitwen. Und das ist was anderes. Ich glaube, aus dieser Wut, wenn man sich trennt, entweder trennt man sich gelassen oder man ist wütend auf den Partner und darauf schöpft man Kraft. Aber aus dieser Trauer, da kriegt man erst überhaupt keine Kraft. Man ist einfach wie unter einer Glocke und man hofft, dass es nach einem Jahr geht, und dann kommen so Funken, man möchte ins Leben zurück, und dann dann lacht man und denkt, dass, du kannst doch jetzt nicht lachen. Und ich habe auch sehr lange bis vor 2 Monaten schwarz getragen, weil mir danach war, obwohl Mode auch oft schwarz ist. Mhm. Aber dann wird man auch darauf angesprochen und man denkt, ja, lass mich in Ruhe, es ist meine Verfassung, meine dunkle Verfassung. Ich gebe dir recht, was du sagst mit dem, wie man mit Trauer und Tod in unserer Welt umgeht. Das finde ich auch erschütternd. Da gibt es sicher viele andere Kulturen, die das viel besser machen. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung. Es gibt schon Tendenzen in der Gesellschaft, wo man sich diesem Thema mehr öffnet. Beispielsweise, was ich ja in der Sendung hier auch gerne immer so sage, weil ich weiß, dass es da gute Erfahrungen gibt, die zahllosen Trauergruppen, die entstanden sind, das gab es früher gar nicht. Nein, und das finde ich auch gut so. Und ich weiß auch von Fachleuten, die sagen, die so tough sein wollen und alles so gut schaffen, die kommen nach 3, 4, 5 Jahren oft und brechen dann zusammen. Mhm. Natürlich darf ich auch jetzt in diesem Trauertunnel, wie ich das nicht nenne, nicht stecken bleiben. Mhm. Aber zum Beispiel gibt es ein Wort von einem Mascha Kaleko, der sagt, bedenkt, den eigenen Tod stirbt man, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Mhm. Und dieses Leben, das ist dann so schwer. Mhm. Ich bin auch nicht gewohnt, viel allein zu sein. Und wenn ich allein war, dann denkt man, er kommt ja wieder, jetzt Geschäftsreise oder so. Und das ist ein anderes Gefühl. Gehst du denn offensiv? In eine Trauergruppe. Du gehst in eine Trauergruppe. Ja, das heißt, du gehst einen Monat vom Hospiz aus und das ist sehr gut. Wir können darüber alle weinen. Jeder hat einen anderen Toten zu beklagen. Entweder die Schwester, die Suizid gemacht hat oder der Partner aller Altersgruppen. Und das tut einfach gut. Aber dann machst du das ja schon richtig, dass du nach außen gehst und mit deiner Trauer. Und ich glaube, fatal ist es, wenn man sich ganz zurückzieht. Wenn man vom eigenen Schweigen quasi erstickt wird. Genau. Ich schreibe das in Gedichtform nieder, was ich empfinde. Das tut mir gut. Oder ich finde was von meinem Mann und dann weine ich und dann erlöst es auch. Wie wichtig ist für dich der Gang zum Friedhof? Sehr wichtig. Ich bin am Anfang so oft gegangen und wenn ich jetzt außerhalb bin, das heißt meine Mutter besuche, die sehr alt ist, über 90, und die sagt sofort dieses Wort, Kind, das tut mir so leid, dass ein Mann ist. Sie weiß es, sie ist nicht dement. Mhm. Das tut mir gut. Mhm. Und auf der einen Seite denke ich, ja, es ist schon, sie sagt selber, es ist ungerecht. Aber ich kann es auch nicht hören, wenn sie sagt, ich wäre besser dran gewesen. Mhm. Es geht halt nicht der Reihe nach. Mhm. Und ich habe das bei anderen oft, da ist Betroffenheit, wenn man was sieht oder Todesanzeigen und die Sprüche liest. Früher habe ich auch oft gedacht, mein Gott, 5. Jahresgedächtnis. Heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. Auch die Todesanzeigen, die Sprüche. Wenn ich im Fernsehen Bilder sehe, verstorben auf der Straße, ich empfinde das. Oder dieses in Holland, überhaupt alle, die ich weiß, was auf die zukommt, Monat für Monat. Wie ist das, wenn du auf den Friedhof gehst? Sprichst du mit deinem Mann? Ja. Sprichst du real oder in Gedanken nur? Am Anfang real und gibt so in Gedanken und bin auch wütend. Ich bin wütend und sage, du hast mich mit allem allein gelassen, weil so viele Sachen sind vor, sagte, die mache ich als Rentner. Du bist wütend, weil er nicht zur Vorsorge gegangen ist? Richtig, auf diese Krankheit, weil er nicht zur Vorsorge gegangen ist. Wie alt ist er geworden? Knapp 65. 65. Weil ich dachte, wir haben noch so viel Zeit, wir können noch so viel machen, jetzt fängt noch mal ganz toll was an. Mhm. Wir wollten Reisen machen und ich traue mich manches nicht alleine zu machen. Und trotzdem muss ich es. Es sind viele Dinge, die ich erledigen muss einfach. Aber ich glaube auch, man muss es auch nicht sofort alles machen. Man muss so den richtigen Weg finden. Es gibt Dinge, die muss man sofort machen. Aber dann gibt es auch Leute, die sagen, wie, du hast die Sachen deines Mannes noch im Schrank. Mhm. Da lasse ich mir auch Zeit. Jeder hat ein anderes Tempo. Mhm. Und das würde ich auch allen sagen. Mhm. Also, es gibt keine goldenen Regeln dafür. Es muss jeder sein Ding finden, wie er damit umgeht. Mhm. Genau. Und ich habe viele Frauen auch gehört in der letzten Zeit, die bei dir angerufen haben, aus Norddeutschland oder was. Und also ich würde auch gerne so ein Netzwerk, dass man, wenn die niemanden haben zum Telefonieren, also das dürft ihr ruhig gern weitergeben. Ja, sehr gerne. Weil ich habe mich da sehr geschult und ich glaube, ich werde auch später mal so eine Trauerbegleitung in so einem Trauertreff machen. Finde ich auch eine gute Idee. Weil ich weiß, wie die Leute sich fühlen. Mhm. Ich habe selbst im Krankenhaus gearbeitet, aber das ist was anderes, wenn es sich selber betrifft. Ja, und das ist eine sinnvolle Arbeit, die man dann... Ich sehe meinen Mann, also mit meinem Sohn. Ja. Und also, die Bilder vergisst man auch nicht. Die wird man nie vergessen. Nein, niemals. Die wird man nie vergessen. Nein. Und man staunt auch, wie Sterbende sehr, sehr, sehr, sehr lange noch hören. Mhm. Er hat mir die Hand gedrückt, immer wenn er es verstanden hat, obwohl die selber nicht mehr sprechen können. Ja, das bleibt, sind dann halt nur noch die Erinnerungen. Also ich nehme dein Angebot sehr gerne auf und wenn jemand Interesse hat. Ich möchte aufrufen dazu, dass sie alle wirklich was tun. Ja. Sich untereinander Halt geben, weil man weiß es wirklich, wirklich nur, was das bedeutet. Es ist so eine wahnsinnige Endgültigkeit. Ja, ja, ja. Auch jetzt, wenn der Sohn heiratet, man kann nicht sagen, wir heiraten, du bist Großvater. Und das kann man eben noch, wenn der Partner noch da ist, auch wenn man wütend geschieden ist. Ja, ja. Man kann aber noch sagen, ja, ja. Hier, nicht? Das ist eben der Unterschied. Also, wenn jemand gerne Kontakt mit dir haben möchte, so habe ich es jetzt verstanden, das machen wir natürlich sehr gerne. Ich wünsche dir viel Kraft weiterhin und alles Gute, Anne. Ja, und ich glaube, so wie du es jetzt geschildert hast, machst du das schon intuitiv richtig, was du tust. Ja, es ist manchmal wie so eine Tsunami-Welle, da muss man einfach weinen, dann kommt es und dann geht es auch wieder. Und genau. Die Schritte ins Leben sind halt unglaublich schwer. Es ist einfach hart geworden, das Leben. Ja. Also, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Anne. Ja, von Herzen viel Kraft und alles Gute. Ja, und danke, dass du angerufen hast. Dass man anders in Deutschland mit Trauer umgegangen wird, mit Trauernden. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Auf Wiederhören, Anne. Dann wiederhören. Tschüss. Rasim ist hier. Hallo, Rasim. Hallo, Domian. 34. Ja, genau. Woher kommt der Name Rasim? Das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Seltener Name, genau, ein seltener Name. Ah, ja. Rasim, um was geht's? Ja, erstmal großen Lob an deine Sendung. Dankeschön, sehr nett. Ich höre mir das seit 10 Jahren vielleicht schon an. Hey, hey. Wusste aber nicht, dass du auch der Typ bist, der im Fernsehen ist. Also das war die ersten das erste Jahr so gewesen. Ja. Also wo ich mal im Fernsehen wieder rumgeschaltet habe. Achso, ja, wir sind aber von da wusste ich aber nicht, dass du das warst. Ja, das bin ich aber. Ja, genau. Und zwar geht es darum, um Gläserrücken. Ja. Und zwar, mein Vater, der ist vor 3 Jahren verstorben. Ja. Und ich bin mit dieser Situation fast gar nicht fertig geworden. Und so, dass man dann halt auf dumme Gedanken kommt oder halt auf verschiedene Gedanken kommt. Mhm. Und dann hat dann mein Bruder mal gesagt, komm, lass uns nochmal Gläserrücken machen. Da kommen immer die Geister von den Verstorbenen. Mhm. Und es gab halt ein paar Fragen, die ich meinem Vater stellen wollte, weil er hat mir das Gefühl gegeben hat, er war sauer auf uns, wo er verstorben ist. Ist er plötzlich damals verstorben? Nee, eigentlich nicht. Er hat einen Luftrohrenschnitt gehabt, sodass er halt nicht sprechen konnte. Er war angebunden und auch wenn er Schmerzen hatte, er hat keinen Ton von sich rausgekriegt. Mhm. Und der letzte Tag war so gewesen, wo ich dann ihn gesehen habe, er hat immer, also dieser Blickkontakt, der war nicht mehr da. Er hat immer weggeschaut. Und du meinst, dass er zornig auf euch war? Also ich habe ihm das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, ihr habt mich einfach hier liegen gelassen, jetzt seid ihr alle weg. Wir durften aber nicht, wir durften nicht ins Krankenhaus. Warum nicht? Also weil da war ich in Intensivstation gewesen. Ja. Wir durften höchstens eine Stunde und dann mussten wir wieder weg sein. Was für eine Erkrankung hatte er? Es hat angefangen bei ihm, dass der halt verschiedene Krankheiten hatten, so dass man bei ihm Chemotherapie angewendet hat. Also eine Krebserkrankung? Krebs nicht, der hat Lungenentzündung gehabt. Der hat auch, das weiß ich jetzt gar nicht, wenn ich mir so aufrege, das weiß ich jetzt auch so gar nicht mehr. Ja, na gut, aber so, dass, auf jeden Fall eine Chemotherapie hat er bekommen. Mhm. Und so, dass man ihn, also wo er dann wieder aufgewacht ist, einen Monat später ist er halt an Lungenentzündung, musste man ihn, wie nennt sich das, also in Koma, in künstlichen Koma wieder versetzt. Mhm. So, und das hat dann 3 Monate gedauert und wo er wieder aufgestanden hat, hat er nur Schmerzen gehabt. Mhm. Und kurz Zeit später ist er halt dann verstorben. So, jetzt zu dem Gläserrücken. Genau, und dann kam mein Bruder auf die Gedanken, hat gesagt, komm, lass mal Gläserrücken, vielleicht geht es ja dadurch etwas besser. Er hat das mal früher mal ausprobiert. Mhm. Ich habe an sowas überhaupt gar nicht geglaubt. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit meinem Bruder, 2 Brüder und 2 Freunde hingesetzt und dann haben wir das mal einfach gemacht. Mhm. Das Glas hat sich dann natürlich hin und her bewegt. Ihr habt das Glas berührt? Wir haben das mit einem Finger berührt. Ja. Ich habe dann natürlich immer noch nicht dran geglaubt. Ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich ein Kollege will mir damit einen Gefallen tun. Mhm. Und das Glas bewegt er. Mhm. Nur dann hat mein Bruder gesagt, du glaubst es nicht. Ne? Ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Dann sagt er, stell doch mal eine Frage, ohne zu reden. Also praktisch im Gedanken. Mhm. Und ich habe die Antworten bekommen. Das war praktisch unmöglich. Also ich habe Fragen. Ohne. Achso, und die anderen wussten nicht, was du gefragt hast? Nein, woher? Nein, das nicht. Zum Beispiel, was war das für eine Frage? Zum Beispiel, was für mich ziemlich wertvoll war, also die Frage, Papa, warst du auf mich sauer? Mhm. Und daraufhin hat er gesagt, also mein Name, Rasim, sei nicht traurig, ich bin nicht sauer auf dich. Ich war froh, dass das so passiert ist. Und diese Sätze hat er Wort für wörtlich hingeschrieben. Nun ist das ja ein langer Satz, Rasim. Ein langer Satz. Ich bin nicht sauer und so weiter. Bin nicht sauer, genau. Das heißt, dieses Glas ging immer auf Buchstaben, oder wie? Auf Buchstaben, genau. Und wenn man und dauert das ja eine ganze Weile, ehe dann der ganze Satz vollständig war. Ganz genau. Wenn zum Beispiel er einen Satz angefangen hat, haben wir dann zum Beispiel mal gefragt, meinst du vielleicht das? Daraufhin ist er auf Ja gegangen. Daraufhin, wie gesagt, hat er uns halt diese Fragen beantwortet. Und ich war total erleichtert. Also es ging mir wirklich sehr gut. Es war wie ein neugeborenes Kind gewesen. Und daraufhin habe ich das meiner Schwester erzählt, die auch ziemlich fix und fertig war. Daraufhin haben wir das natürlich dann nochmal gemacht. Ja. Kurz Zeit später. Aber ja. Das war dann nicht mehr so realistisch gewesen. Warum? Diesmal kam ein Geist, ein verstorbener Freund von mir, der auch mal vor 3 Jahren durch einen Verkehrsunfall gestorben ist. Ich wusste, dass der also 3 Kinder hat, dass er einen Zwillinge hat, aber die Namen wusste ich nicht und dass er einen Sohn hat. Daraufhin habe ich diesmal den getestet. Ich habe gefragt, hör mal, wie viele Kinder hast du? Er hat gesagt, 3. Was sind das für Kinder? Zwillinge, Töchter und ein Sohn. Daraufhin habe ich die Namen gefragt. Die Namen wusste ich aber nicht. Und ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Ja. Habe dabei alles aufgeschrieben und seinen Bruder angerufen. Keins von den Namen hat gestimmt. Keiner hat gestimmt? Keiner. Auch nicht der Name von der Frau. Die Frau kannte ich auch nicht. Wusste nicht, wie sie heißt. Das ist ja ernüchternd dann. Genau. Also ja. Das war. Ich meine, das wäre natürlich jetzt ein Knaller gewesen, wenn die Namen gestimmt hätten. Ist das ein Knaller gewesen? Ja, dann hätten wir alle hier mit offenen Augen und offenem Mund gesagt, uiuiui. Ja, also ich meine, da kann man natürlich gibt es tausend Meinungen des Gläserrücken, 1000 Erklärungen. Aber darauf ist immer was passiert. Darf ich das auch erzählen? Weil das Telefon von meinem Bruder war auf dem Tisch gewesen. Ja. Kurz Zeit später, sag mal kurz ein Jahr bevor, also wo mein Vater fast verstorben war. Es waren, glaube ich, nur 4 oder 5 Tage gewesen, wo sein Jahrestag gewesen ist. Hat mein Bruder mich angerufen. Sagt er, Rasim, sag mal, warum hast du mit dem Telefon meines Vaters mich angerufen? Ich so, bitte? Ja, sagt er, warum hast du mich angerufen? Ich hab gesagt, ich hab dich nicht angerufen. Sagt er, hier sind 2 Anruf in Abwesenheit mit dem Telefon meines Vaters. Aber das Telefon war schon seit einem Jahr abgemeldet gewesen. Ich hab gesagt, da muss irgendwas Missverständnis sein. Dann bin ich zu ihm hingefahren, wollte das auch wirklich selber sehen. Daraufhin habe ich sein Telefon genommen. Hab die Anruflisten mal durchgeblättert. Also bei der so ein Siemens S65, wo fast 100 Anrufe gespeichert werden können, wer da mal angerufen hat. Daraufhin habe ich meinen Vater gefunden, habe mir gedacht, vielleicht wurde die Nummer weitervergeben. Ist ja auch unglaubwürdig. Es sind ja Millionen von Menschen in der Türkei. Also ist ja ziemlich unglaublich. Aber kann ja sein. Es kann ja so ein Zufall ergeben. Daraufhin habe ich den wieder zurückgerufen. Diese Nummer war nicht vergeben. Jetzt ist. Und das noch merkwürdiger daran war, dass jeder Anruf, fast 100 Anrufe, maximal 25 Sekunden gebimmelt haben. Das kann man durch diesen Handy sehen, wie viele Sekunden da gebimmelt hat. Aber ein Anruf, über 4 Minuten, und das war das Anruf von meinem Vater gewesen. Da war er schon tot? Seit einem Jahr. Und das Telefon ist seit einem Jahr abgemeldet gewesen. Und daraufhin bin ich zum E-Plus-Laden gegangen, hab gefragt, hab auf eine Antwort gesucht, auf eine simple Antwort. Es konnte ja nicht sein. Ja, und die haben natürlich keine Antwort gehabt. Nein, die haben keine Antwort gehabt. Die haben ja darauf auch zurück angerufen, die nicht. Also, die Sache mit dem Gläserrücken ist natürlich insofern für dich positiv, wenn du sagst, dass es dir danach besser ging. Aber ich mache es nie wieder. Ja, insofern hat es seinen Sinn ja auch, seinen Zweck erfüllt und seinen richtigen Sinn gehabt. Ja, interessant, dass du uns das erzählt hast, Rasim. Danke dir. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Manuel, 23. Hallo Manuel. Ich grüße dich, hallo. Hallo Manuel, um was geht's? Es geht darum, mein Vater hat sich vor gut einem Jahr, also am 30. April, das Leben genommen. Und daraufhin rufe ich hier heute an. Ja, vor einem Jahr, 30. April, das Leben genommen. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhangen. Und wo? Wir leben hier alle, so meine Familie und ich, das schließt mein Vater damalig auch noch ein, in Berlin, Spandau. Ja. Und ja. Hat er sich in einer Wohnung, hat er sich da erhängt, oder? Ja, genau. In der Wohnung? Ja. In eurer gemeinsamen Wohnung? Meine Eltern hatten sich bereits 2000 getrennt. Ja. Und somit, also ich lebe noch bei meiner Mutter. Und er hatte sich in näheren Umgebungen dann eine Wohnung gesucht. Ach so. Und hat somit dann da gelebt. Wohnte auch alleine in der Wohnung? Ja, genau. Wer hat ihn gefunden? Ja, das ist so eine Sache. Also es war so, dass er wirklich 16, 17, 18 Jahre, also in dieser ganzen Zeit, niemals auf Arbeit gefehlt hat. Er hatte auch einen sehr anspruchsvollen Beruf in einem Kabarett in Berlin. Im Kabarett, ah ja, ein Künstler. Ja, sozusagen. Also er, in meinen Augen und in den Augen meiner Familie ist er absolut ein Künstler und wird es auch immer bleiben. Mhm. Er ist aber technischer Leiter bei den Stachelschweinen gewesen. Ah ja, ja, berühmte, ganz berühmte Kabarettgruppe. Natürlich, Wolfgang Gruner, wer kennt ja, ihn? Ja, natürlich, ja klar. Ja, und war da auch sehr, sehr glücklich. Mhm. Und ja, so seit anderthalb Jahren davor hatten sich dann so einige körperliche Krankheiten dann mal bemerkbar gemacht, wirklich das erste Mal in seinem Leben. Mhm. Und das war für ihn, glaube ich, sehr schwer zu verkraften. Mhm. Und da merkte ich auch das erste Mal, dass sich wirklich was bei ihm verändert. Mhm. Ich hatte gerade gefragt, wer hat ihn gefunden? Ja, okay, bleiben wir dabei. Also es war so, dass, wie gesagt, die Firma sich gemeldet hat, dass er nicht zur Arbeit gekommen ist. Mhm. Und das war für uns schon das erste Alarmsignal. Ja. Wir sind dann hingefahren und haben halt versucht zu sehen, irgendwie, ob irgendwie Lichter bei ihm brennen oder war da, ob der Motor noch warm ist, ob das Auto überhaupt dasteht und so weiter und so fort. Mhm. Und wir haben ihn dementsprechend nicht gefunden. Mein Bruder meinte noch, ich soll dann durchs Fenster einsteigen und mal gucken, was mit ihm ist. Das habe ich dann aber mit meiner Mutter abgelehnt und wir haben dann sofort die Feuerwehr gerufen. Die haben ihn dann auch gefunden. Seid ihr dann auch in die Wohnung gegangen? Hast du ihn gesehen? Also zu dem Zeitpunkt, wo die Feuerwehr reinging, waren wir direkt vor der Tür, konnten also auch direkt in den Flur hineinblicken und haben dann eben festgestellt, nachdem sie überall die Lichter angemacht hatten, kam ein Feuerwehrmann halt vorbei und meinte, dass er tot ist. Hast du ihn gesehen? Nein. Nein. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, auch froh darum. Du hast gerade schon so Andeutungen gemacht. Was glaubst du, was der Grund ist, warum dein Vater sich das Leben genommen hat? Also ich glaube, es gibt ja immer Unterschied zwischen Ursache und Anlass. Ja? Also es gibt immer eine Ursache für etwas und es gibt ja einen Anlass. Ich glaube, der Anlass war die Krankheit. Mhm. Was für eine Erkrankung war denn das? Das waren eigentlich unkomplizierte, also er hatte so Darmpolypen und so, das hätte alles entfernen können. Sogar der Operationstermin stand schon fest. Also nichts Bösartiges? Nichts Bösartiges. Ja, ja. Und er hatte da allerdings Dinge hinein interpretiert, was wir dann danach auch in Absprache mit dem behandelnden Arzt dann auch ausschließen konnten. Mhm. Und Die Krankheit. Du meinst, das war schon ein Auslöser. Das war der Auslöser, ja. Mhm. Und aber was steckte dann noch dahinter? Also ich glaube, dass er die Trennung von seiner Lebensgefährtin, also von meiner Mutter, nie wirklich verkraftet hat. Mhm. Und ist die Trennung denn von deiner Mutter ausgegangen? Ja. Ja. Und wie lange waren die da schon getrennt, als er sich das Leben genommen hat? Naja, 2008 war war das der Vorfall und 2000 war die Trennung. Immerhin 8 Jahre, ne? Lange Zeit. Mhm. Ja, allerdings muss man dazu sagen, dass zwischendurch immer wieder, also es war nicht so, dass jetzt da ein Bruch, dass da jetzt ein Bruch war irgendwie oder dass da großartige Streitigkeiten waren. Achso, die hatten auch Kontakt miteinander. Ja, er hat uns wirklich geholfen bei jeder handwerklichen Sachen in der Wohnung und so weiter und so weiter. Hat deine Mutter einen neuen Partner? Nein. Nein. Hat dein Vater etwas hinterlassen? Ein Brief? Nein. Gar nichts? Nichts. Hat mich auch sehr verwundert im Übrigen. Hat dich das auch ein bisschen geärgert? Ja, also Ärger und Wut, muss ich ganz ehrlich, also Ärger gar nicht mal darüber, dass jetzt da keine Information mehr da war. Hm. Darüber ärgere ich mich nicht. Hm. Ich ärgere mich an und für sich nur wirklich über die Tatsache. Also die Tatsache, dass er sich das Leben genommen hat. Ja. Dass er sich so aus dem Leben gemacht hat. Genau. Mhm. Weil du denkst, das wäre nicht nötig gewesen und ihr hättet noch schöne Zeit miteinander verbringen können. Genau. Und die Sache war ja auch die, wir waren wirklich in den letzten anderthalb Jahren wirklich daran, uns kennenzulernen. Ja, das heißt, das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater war gut. Zunehmend gut, ja. Zunehmend gut. Das war früher nicht so, aber in der letzten Zeit ja. Genau. Und Da kann ich verstehen, dass man dann bei aller Trauer, den Vater verloren zu haben, auch ärgerlich ist. Na, ich sag mal so, es gibt einen berühmten Künstler, der gesagt hat, die Trauer, die du im Herzen trägst, oder die Wut, das ist die Liebe in diesem, das ist die Liebe, die in deinem Herzen brennt. Das gibt mir Trost. Ja. Nun war gerade ja der Jahrestag gewesen, wie du gerade gesagt hast. Genau. Wie hast du den Jahrestag erlebt und was hast du getan? Ja, das bringt mich natürlich wieder auf das nächste, was ich vielleicht noch sagen würde. Also ich habe ihn eigentlich ganz ruhig verlebt. Ich habe versucht, was Entspannendes zu machen, einfach rausgegangen, mich mit dem beschäftigt, was ich gerne habe. Ich bin auch kein Freund von Friedhöfen. Das hatten wir gerade jetzt auch, glaube ich, bei den letzten Message hier. Bitte? Aber also ich habe ihn ganz ruhig verlebt für mich. Und das bringt mich aber auch gleich zum nächsten, nämlich man glaubt gar nicht, was der Tod für ein Tabuthema ist in dieser Gesellschaft. Haben wir ja gerade auch schon darüber gesprochen. Genau. Wie erlebst du das denn? Du bist 23 Jahre alt, so Freunde, so gleichaltrige Leute in deinem Umfeld, sprechen die mit dir darüber? Ganz wenige. Und zunehmend weniger, je mehr Zeit vergeht wahrscheinlich? Ja, das auch, wobei ich auch sagen muss, dass es schon von Anfang an sehr, sehr wenig waren. Also die meisten, also ich beobachte, ich habe die Leute dann auch beobachtet, die meisten Leute, bei denen scheint tatsächlich einen Film umzuschlagen, die scheinen, also sobald das Thema Tod fällt, in einem konkreten Beispiel. Ich glaube ja auch, Manuel, in deinem Fall, dass die Leute haben eine Scheu, jemanden anzusprechen, wenn jemand gestorben ist. Ja. Das ist ein Tabu. Und dann ist immer noch ein großes Tabu in unserer Welt, wenn man sich das Leben nimmt. Stimmt. Ne? Dass die also doppelt blockiert sind, in deinem Fall, auf dich zuzugehen. Mit wem sprichst du denn über deine Trauer? Oder über deinen Ärger? Über dieses Gemisch? Also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich mit dir. Ja, das merke ich schon. Aber so in deinem normalen Alltagsleben? Ja, da gibt es niemanden. Ach so. Das ist ja das. Das ist ja genau das, worauf es hinausläuft mit dem, was ich gesagt habe. Dass es ein Tabuthema in der Gesellschaft ist und dass es nur ganz, ganz wenige gibt, in denen man, und auch meistens dann nur Leute, und du darfst nicht vergessen, ich bin 23, dann nur Leute, die schon mehrfach diese Erfahrung meistens gemacht haben. Ja, wenn jemand die Erfahrung schon gemacht hat, ist es anders. Ja. Aber wenn jemand nicht die Erfahrung gemacht hat, kannst du es in der Regel vergessen. Ja, und mit 23 musst du dir mal vorstellen, wie dann diese, also mit 23 haben viele Leute diese Erfahrung noch gar nicht gemacht oder nicht Stimmt. so intensiv. Zumindest. Stimmt, ja. Ich habe dich am Anfang nicht gefragt, weiß nicht, bist du Einzelkind? Nein, ich habe einen Bruder. Du hast einen Bruder, wie alt ist der? 7 Jahre älter, das heißt 30. Und mit dem kannst du auch nicht darüber sprechen? Nee. Warum nicht? Also es ist sogar der einer der letzten Menschen wahrscheinlich, mit dem ich darüber reden könnte. Weil euer Verhältnis nicht gut ist? Erstmal das. Ach so. Und auch, weil das Verhältnis auch zu den Eltern, glaube ich, relativ schlecht ist. Und mit deiner Mutter kannst du auch nicht darüber sprechen? Leider auch nicht, nein. Nee. Wie hat die das denn aufgenommen? Ja, sie ist vor der Haustür, sie war auch dabei, als wir vor der Haustür standen und ist zusammengebrochen. Das heißt, ich konnte auch in dem Moment gar nicht, ich konnte mich in dem Moment auch, als ich diese Information gekriegt habe, mein Vater ist tot und das waren 5 Meter von mir entfernt, konnte ich das also für mich persönlich erstmal gar nicht selbst irgendwie annehmen, sondern ich musste als allererstes erstmal mich um meine Mutter kümmern. Verstehe. Glaubst du, dass sie sich Vorwürfe macht? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ganz, ganz fest, ja. Obwohl ich diese Frage hatte sie mir auch einmal gestellt, kurz danach. Wo ich auch versucht hatte, ihr zu sagen, nein, das glaube ich auch nicht, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen. Der Lauf der Dinge ist, dass Menschen sich trennen und es gibt Menschen, die das nicht verwinden, aber daran trägt dann auch keiner eine Schuld. Da bin ich auch ganz sicher. Weißt du, Manuel, das tut mir leid, dass, was du gerade gesagt hast, dass du so mit niemandem drüber reden kannst. Und Ich bin hier zeitlich sehr begrenzt, das weißt du, ne? Ja, ja. Ich sehe gerade, mir läuft die Zeit ein bisschen weg. Das tut mir wirklich sehr leid. Wenn du möchtest, können wir dich nochmal anrufen. Ruf meine Psychologin nochmal an. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Machen wir sehr gerne. Dann danke ich dir auch für das Vertrauen, dass du dich hier an mich gewendet hast. Ja, gerne. Übrigens nochmal Glückwunsch an dich für die gute Sendung. Dankeschön. Und schöne Grüße in mein geliebtes Berlin an dieser Stelle. Alles klar. Tschüss, Manuel. Wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht es weiter mit... Ich muss meine Regie fragen, mit wem es weitergeht. Mit Andreas ist hier. Hallo Andreas. Hallo Domian. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht darum, ich bin 25 Jahre alt. Ja. Und ich hatte in meinem Leben noch nie eine richtige Beziehung gehabt. Ja. Und das belastet mich, wie soll ich sagen, fast schon gewaltig. Beziehung, noch keine Beziehung gehabt? Heißt, du hast auch noch keinen Sex gehabt? Doch, den hatte ich schon. Den hast du schon? Auch wenn man dafür bezahlt, ist es dennoch Sex. Ach, du warst bei einer Prostituierten? Ja. Wie oft? Handvoll Mal ungefähr. Ja. Warst du denn schon mal verliebt? Das schon, nur das beruhte nie auf Gegenseitigkeit. Das ist immer die Tragik. Besonders wenn das auch vor nicht gerade allzu langer Zeit sozusagen stattgefunden hat. Also kürzlich noch? Ja. Mhm. Also ich hatte ihr einen Tag nach meinem Geburtstag, also am 29.11. hatte ich ihr meine Liebe gestanden. Mhm. Ich wusste schon, dass daraus nichts wird, weil sie halt verheiratet ist. Mhm. Ja, aber jetzt hat sich die Beziehung, also die Ehe sozusagen, wird jetzt wohl getrennt. Mhm. Und sie hat sich halt in einen anderen verguckt. Oh, das ist natürlich besonders bitter. Das heißt, die Blockade, die da war durch die Ehe, die ist jetzt weg und dennoch entscheidet sie sich für jemand anderen. Ja. Wie viel Mal hast du denn solche Niederlagen schon erlebt bisher? Also in dieser Form bisher nur einmal. Mhm. Aber sonst habe ich auch schon so mehrfach, Körbe bekommen. Mhm. Wobei halt der letzte, den ich bekommen habe, nicht so herzbrechend war wie die anderen. Ich habe das letzte akustisch nicht verstanden. Den letzten Korb, den ich bekommen habe, war nicht so herzzerschmetternd wie die vorigen. Also, weil sie halt nicht definitiv ein absolutes No-Go gegeben hat. Mhm. Wir sind auch noch weiterhin sehr gut befreundet. Ich kriege jetzt auch halt alles mit, wie es jetzt zwischen den beiden halt abgeht, jetzt wegen der Trennung und so weiter. Ja. Wie sah denn sonst so der Kontakt zu Frauen aus, an sich so, den du bisher hattest? Also sagen wir es mal so, der überwiegende Teil meines Freundeskreises ist eher männlich. Mhm. Und halt ein paar Freundinnen haben sich sozusagen entwickelt. Ja. Aber die waren meistens alle dann auch schon halt mit meinen Freunden dann halt irgendwie liiert. Und die Verbindung, die du zu Frauen hattest, wie hast du die so gepflegt? Hast du dich mit denen getroffen oder telefoniert oder gechattet oder was? Ja, in all solchen Möglichkeiten. Ich hatte auch einmal eine Frau, ein Mädel kennengelernt, mhm, mit der ich dann auch über 5 Jahre eine Telefonbeziehung geführt habe. Über 5 Jahre eine Telefonbeziehung? Ja, das ist aber heftig. Du bist ja erst 25. Von welchem Alter bis zu welchem Alter war das? Ungefähr mit 18 hat es ungefähr angefangen. Also wir hatten uns nach meinem 18. Geburtstag am 1. Januar kennengelernt. Ja. Sie sagte immer, es wäre der 2. Januar gewesen, aber... Okay, warum habt ihr euch nie getroffen? Weil es immer von ihrer Seite her nie möglich war. Ach. Immer so im letzten Moment hat halt abgesagt. Wohnte die denn bei dir in der Gegend? Das wäre mit dem Auto eine Dreiviertelstunde Landstraße gewesen. War schon ein Fehler, Andreas, dass du so lange mitgemacht hast. Ja, das ist mir im Nachhinein auch klar. Ja, weil das war irgendeine Ausrede, das gibt's nicht. Ja, ich habe es auch schon darauf angesprochen, von wegen, warum sie sich nicht mit mir treffen will, ob sie ja Angst irgendwelche Ängste deswegen und so weiter hat, aber das hat sie immer bestritten. Und das ist aber jetzt vorbei. Das ist definitiv vorbei. Mhm. Also vor 3 Jahren ist sozusagen der Kontakt eingeschlafen. Mhm. André, ich muss mal eben kurz was sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Mhm. Wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Aber so von dieser Seite aus würde ich dir nochmal sagen, wenn das bisher auch ziemlich fehlgeschlagen ist, die ganze Sache, und du viele Körbe bekommen hast. Es gibt nur eine einzige Chance, weiter versuchen und weiter baggern. Ich habe in meinem Leben auch 1000 Körbe bekommen. Das ist so, damit muss man leben. Und dich hat es irgendwie, glaube ich, besonders getroffen, aber du musst halt tapfer dranbleiben. Dennoch werden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Leg mal auf, ja? Bis gleich. Ja, in tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Nami Strack, morgen sind wir wieder da. Eine Radio ist live wieder. Fernseher, bis morgen. Tschüss.